Im Januar 2018 ist Cynthia Schmidt-Mattos aus Brasilien nach Hofheim in Hessen gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann lesen Sie zuerst die Aussagen und hören Sie den Text. Was ist korrekt? A, B oder C? Markieren Sie beim Hören. Den Text und die Lösung zu dieser Übung finden Sie in Ihrem Begleitheft. Bei meinem Start in Hofheim habe ich eine Sache sehr schnell gelernt. Wörter wie Velo oder Grüezi kennen die Hessen nicht. Ich bin nämlich nicht direkt von Sao Paulo nach Deutschland gezogen. Vorher habe ich in Luzern in der Schweiz gelebt. Dort war es normal, zu fremden Menschen Grüezi zu sagen. Auch mein Mann kennt das so. Er ist nämlich Schweizer. Wir haben uns 2011 in Australien kennengelernt. 2013 hat er mich dann in seinem Urlaub in Brasilien besucht. Das war der Start für eine Fernbeziehung. Wir wollten aber immer zusammen sein und haben geheiratet. Ich habe dann meinen Job in Brasilien gekündigt und bin zu meinem Mann in die Schweiz gegangen. Das erste Jahr dort war nicht einfach. Ich habe einen Intensivkurs gemacht, um die Sprache zu lernen. Dann eine Weiterbildung, nach der ich einen Job gefunden habe. Mit der Hilfe meines Mannes habe ich schnell viele neue Freunde gefunden. 6 Monate nach der Hochzeit hat er dann von seiner Firma den Auftrag bekommen, nach Deutschland zu gehen. Deshalb sind wir beide im Januar 2018 nach Hofheim in die Nähe von Frankfurt am Main gezogen. Und auch wenn die Menschen hier die Wörter aus der Schweiz nicht kennen, der Start für mich war entspannt. Ich will jetzt endlich meinen Traum verwirklichen und ab dem Sommersemester 2020 psychosoziale Beratung an der Hochschule in Frankfurt studieren. Zwar habe ich im Finanzsektor gut verdient, aber ich möchte im Leben etwas wirklich Sinnvolles tun. Ich habe auch schon die Deutschprüfung bestanden, die man für das Studium braucht. Aber zuerst feiere ich jetzt mein erstes Weihnachten in Deutschland. Letztes Jahr war ich nämlich bei meiner Familie in Brasilien. Ich freue mich schon sehr auf die Weihnachtsmärkte mit ihren vielen kleinen Buden und auf einen leckeren Glühwein. Auch einen echten Tannenbaum kaufen wir uns. Was toll ist, ich kann, auch wenn es dunkel ist, ohne Probleme durch Hofheim spazieren. In Sao Paulo ist das an den meisten Orten viel zu gefährlich. Vielleicht gibt es dieses Jahr auch Schnee. Dann wird es wirklich romantisch. Aus ihrer Erfahrung hat Cynthia Schmidt-Mattos noch einen Tipp. Ein Besuch der Waldgaststätte Meisterturm. Sie liegt idyllisch im Hofheimer Stadtwald. Sehr schön ist im Dezember der Adventsmarkt mit seinen vielen kleinen Buden im Zentrum der Stadt. Andere tolle Weihnachtsmärkte gibt es auch ganz in der Nähe, in Frankfurt und Wiesbaden.